sie nicht mehr zu füttern vermag. Machtlos gegen den winterlichen Schneesturm keinen Ausweg mehr sieht und jammert. Siehst du auch keinen Ausweg und jammert? Kummer sieht die Mutter ihren Sohn in der Gesellschaft revolutionärer Arbeiter. Misstrauisch hört sie von den neuen Ideen, die in Russland aus den unterdrückten Massen aufsteigen.